Nicht, das ist doch klar. Nun, aber das waren ja alles keine Mörder. Nicht, das waren ja nur Leute, wie ich heute sagen würde, die in ihre eigenen Fallen gegangen sind.